Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 76. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Wie letzthin versprochen, kann ich diesmal wieder mit einer vollständigen Sendung aufwarten. Heute wird selbst für Langlaufkundschaft streckenfüllend gelesen und gesprochen bis zum Anschlag des Programmplatzes. Und das, obwohl ich infolge widriger Umstände in letzter Minute meines Sendungsgastes verlustig ging. Weshalb ich erstens in ungewohnter Häufung abermals selbst zum Mikrofon greifen und zweitens Teile des eigentlich erst für die nächste Folge vorgesehenen Beitrags von Nathalie Sundram vorziehen musste. Sie wird uns daher in der nächsten Folge mit der Fortsetzung von Lesung und Interview nochmals erfreuen. Auch Friedell zieht diesmal alle Register, indem er uns sowohl mit Bonbons und Klugheiten als auch einigen Ansichten versorgt, die er heute möglicherweise nicht mehr schreiben würde. Pauschalierende Zuordnung und Beurteilung sogenannter Nationaleigenschaften zum Beispiel. Aber all das haben bereits viele meiner Sendungsgäste weit besser kommentiert, als ich das je könnte, und werden es verlässlich auch weiterhin tun. Darüber hinaus möchte ich nicht versäumen, ein Erratum anzubringen. Zumindest ein Hörer dürfte das zu Recht erwarten. Und so er sich auf Kontrollhörgang begeben haben sollte, möchte ich ihn keinesfalls enttäuschen. Fallweise wird in dieser Sendereihe auch Unfug verzapft. Fast unvermeidlich, möchte ich sagen. Denn erstens ist Irren menschlich, zweitens verfügen wir über keinen Stab wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen, die eine Endredaktion besorgen könnten. Beispielsweise wird in Folge 68 Kokolores über Goethes Dialekt zum Besten gegeben und in der vorangegangenen Folge 75 sondere ich ziemlichen Blödsinn über Primzahlen ab. Hierfür möchte ich in aller Form, nein, nicht um Entschuldigung ersuchen, sondern ganz im Gegenteil keck um Verständnis werben. So geht es nun einmal, wenn Menschen zugange sind und dem Dilettantismus gehuldigt wird. Wobei der grundlegende Unterschied zum Expertinnentum wohl oft genug darin besteht, sich frohen Herzens zur Fehlerhaftigkeit bekennen zu dürfen. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich spreche, wird ersucht, die letzten Sätze schlicht als gegenstandslos zu betrachten und keinesfalls weitere Nachforschungen anzustellen. Womit wir uns bestens vorbereitet kopfüber in den Text stürzen wollen. Die Altdeutschen. In Deutschland gedachte man unter dem frischen Eindruck der Befreiungskriege des fremden Unterdrückers zunächst mit teutonischem Hass. Die politischen Schlagworte hießen Freiheit, Einheit und Deutschheit. Es sollte sich aber bald zeigen, dass es nicht bloß welsche Tyrannen gab. 1815 entstand in Jena die erste deutsche Burschenschaft. Ihr folgte drei Jahre später die Allgemeine Deutsche Burschenschaft. Gegründet auf das Verhältnis der deutschen Jugend zur werdenden Einheit des deutschen Volks. Als Versuch wenigstens unter den Studenten eine deutsche Einheitsfront herzustellen. Ihre Farben waren Schwarz-Rot-Gold nach dem Lützowschen Freikorps. Zufrieden mit dem, was ihnen der Schneider an Deutschheit verlieh, wie immer man sagte, legten die Burschenschafter den Hauptwert auf die Wicks, eine Tracht, die sich Altdeutsch nannte. Geschlossener, verschnürter Rock, meist schwarz, breiter, offener Hemdkragen, farbige Schärpe, federgeschmücktes Barett aus schwarzem, violettem oder rotem Samt mit goldener Borte und Eichel, dazu langwallendes Haar und am Gürtel ein republikanischer Dolch mit Totenkopf. Sie nannten die Greise Nachburschen, die Professoren Lehrburschen, das Vaterland Burschenturnplatz, die Universität Vernunftturnplatz, verschworen Raufen, Saufen und Tanzen und verachteten Weiber und Juden. Wenn sie einem stutzerhaft oder sonst wie undeutsch angezogenen Menschen begegneten, so bildeten sie um ihn einen Halbkreis und schrien Auf einem Fest, das sie am 18. Oktober 1817, dem Jahrestage der Reformation und der Leipziger Völkerschlacht, am Fuße der Wartburg veranstalteten, entzündeten sie ein Sonnentfeuer und verbrannten darin feierlich einen hessischen Zopf, einen österreichischen Korporalsstock, einen preußischen Gardeschnürleib und einige reaktionäre Bücher. Schon dies erregte bei den Regierungen erhebliche Bedenken, die auf dem Mächtekongress zu Aachen einer angelegentlichen Erörterung unterzogen wurden. Am 23. März 1819 ereignete sich aber etwas Ernsteres. Ein Burschenschafter namens Karl Ludwig Sand drang in Kotzebues Wohnung in Mannheim und stieß ihm mit den Worten »Hier, du Verräter des Vaterlands«, den Dolch ins Herz. Kotzebue war russischer Staatsrat und als solcher natürlich konservativ gesinnt, was er in seiner Zeitschrift, dem Literarischen Wochenblatt, nicht verhehlte. Einen Grund, ihn umzubringen, hätte man aber allerhöchstens in seinen miserablen und gemeinen Theaterstücken finden können. Eine Verschwörung, der Sand angehört hätte, konnte nicht nachgewiesen werden. Gleichwohl ergriff die Heilige Allianz die Gelegenheit, um in einer neuerlichen Ministerkonferenz die berüchtigten Karlsbader Beschlüsse zu fassen. Bücher und Zeitungen wurden unter Zensur, die Universitäten unter strenge Aufsicht gestellt, alle Burschenschaften und Turnerverbände verboten. Damit setzten die grausamen Demagogenverfolgungen ein, deren Organ die Zentraluntersuchungskommission in Mainz war. Sie trafen jedermann, der in irgendeiner Beziehung zur deutschen nationalen Bewegung gestanden hatte, einen waschechten Patrioten wie Vater Jahn, der 6 Jahre lang von einer Festung zur anderen geschleppt wurde, so gut wie den eingefleischten Monarchisten Ernst Moritz Arndt, der seiner Professur enthoben wurde. Dasselbe widerfuhr dem hervorragenden Bibelforscher De Wette, weil er an die Mutter Sands einen Trostbrief geschrieben hatte. Schließlich wurde alles verdächtig. Demokratischer Schnurrbart, carbonarihafter Filzhut, revolutionäres Reckspringen, ja sogar ein sandfarbener Flaus. Die unverständige und unmenschliche Härte, mit der der Aufruhr im gesamten deutschen Bundesgebiet unterdrückt wurde, lässt sich nur aus einer Art Angstneurose erklären, die die regierenden Kreise erfasst hatte. Gentz zum Beispiel zitterte, wenn er in einer Gesellschaft einen Bart erblickte und konnte, wie er selbst versicherte, beim Anblick eines blanken Messers in Ohnmacht fallen. Und dazu kam der Unwille über das bübische und kulturlose Treiben der Jahnriegen. Denn alles mag die Menschheit zu verzeihen. Torheiten, Lügen, Laster, ja sogar Verbrechen. Nur eines nicht. Die Taktlosigkeit. Befreiung Südamerikas und Griechenlands. Indes überall brodelte die Revolution unterirdisch weiter. Bei den jakobinischen Exaltados in Spanien, bei den Unbedingten in Gießen, die die radikale Republik anstrebten, bei den Carbonari in Italien, den Köhlern, die sich zusammentaten, den Wald von Wölfen zu reinigen, in der Heterie der Philiker, die den alten hellenischen Freistaat wiederherzustellen suchte, in der nationalen patriotischen Gesellschaft, die ein freies und geeintes Großpolen forderte. Zu den ersten offenen Unruhen kam es im Norden und im Süden Italiens, in Piemont und in Neapel. Und die Kongresse zu Troppau und Laibach ermächtigten Österreich zum Einmarsch, das den Aufruhr alsbald niederschlug. Bald darauf erhob sich Spanien gegen den heimtückischen und grausamen Ferdinand den VII. Auch dort wurde mit fremden Truppen der Absolutismus wiederhergestellt, diesmal durch Frankreich, das der Kongress von Verona dazu designiert hatte. Aber man kann Sekten nicht durch Kanonen vernichten. Das hatte schon Napoleon aus dem Verhör mit dem jungen Stubbs, der ein Attentat auf ihn geplant hatte, resigniert erkennen müssen. In Russland kam es bei der Thronbesteigung des neuen Zaren zum Aufstand der Dekabristen oder Dezembermänner. Paul I. war zunächst sein ältester Sohn Alexander I. auf den Thron gefolgt. Nach dessen Tode wäre der zweite Sohn, Konstantin, der legitime Herrscher gewesen. Dieser hatte aber auf die Krone verzichtet und so ergriff der dritte Sohn als Nikolaus I. die Regierung. Die Tatsache, dass die Verzichtleistung Konstantins nicht offiziell geschehen war, benützte ein Teil des Offizierkorps und der Garde zum Versuch eines Staatsstreichs, der jedoch misslang. Das Volk hatte so wenig Ahnung, worum es sich handelte, dass es die Konstitution, die die Malkontententen begehrten, für die Frau des Großfürsten Konstantin hielt. Die ersten greifbaren Erfolge errang die revolutionäre Bewegung jenseits des Ozeans. Alle spanischen Festlandbesitzungen in Südamerika fielen nacheinander vom Mutterland ab. 1810 machte sich Uruguay selbstständig, in demselben Jahr Paraguay, im darauffolgenden Venezuela, 1816 Argentinien, 1819 Kolumbien, 1820 Chile, 1821 Peru, 1822 Ecuador, 1825 Bolivien. Auch die portugiesische Kolonie Brasilien konstituierte sich 1822 als unabhängiges Kaiserreich. In Mittelamerika wurde der General Don Agustín de Iturbide zum Kaiser von Mexiko ausgerufen, das aber zwei Jahre später die republikanische Staatsform annahm. Die übrigen fünf zentralamerikanischen Staaten Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica sagten sich ebenfalls los. Der ganze Kontinent südlich der Union war, mit Ausnahme des Küstenstreifens von britisch, niederländisch und französisch Guayana im Nordosten der südamerikanischen Halbinsel und des kleinen Gebiets von britisch Honduras östlich von Guatemala, von der europäischen Herrschaft befreit. Die Seele dieser Emanzipationsbewegungen war der Kreole Simón Bolívar, dessen weitausschauender Plan auf die Zusammenfassung aller neu geschaffenen Republiken zu einer großen Föderation abzielte, den Vereinigten Staaten von Südamerika. Er berief zu diesem Zweck einen Kongress nach Panama, konnte aber gegen die kleinliche Eifersucht und politische Unreife der bornierten Spanier und der geistesträgen Mestizen nichts ausrichten. Und seitdem ist die Geschichte Südamerikas eine fast ununterbrochene Kette von Volksputschen, Militärrevolten und Grenzraufereien geblieben. Die Losreißung wäre vielleicht nicht so rasch gelungen, wenn ihr nicht die beiden angelsächsischen Großmächte ihre Unterstützung geliehen hätten. Die Heilige Allianz wollte auch in der neuen Welt die alte Ordnung aufrechterhalten. Aber die Vereinigten Staaten von Nordamerika verkündigten 1823 durch ihren Präsidenten die nach ihm benannte folgenschwere Monroe-Doktrin, in der sie erklärten, dass jegliche Einmischung Europas in die politischen Verhältnisse Amerikas unzulässig sei. Und der liberale Minister Lord Canning, der Nachfolger Castlereagh's, erkannte im Namen Englands die neuen Freistaaten an, wobei er zum Teil von der öffentlichen Meinung, vornehmlich aber von handelspolitischen Interessen geleitet war. Er förderte auch die zweite erfolgreiche Revolutionsbewegung jener Zeit, den achtjährigen griechischen Freiheitskampf, der in Geheimbünden lange vorbereitet 1821 zum Ausbruch kam, von den romantischen und klassizistischen Sympathien ganz Europas begleitet, obgleich die Neugriechen eigentlich mit den Landsleuten Platos und Polyklets nur noch eine sehr entfernte Ähnlichkeit hatten. Das furchtbare Blutbad auf der Insel Kiosk, die heldenmütige Verteidigung der Festung Missolunghi, erregte allgemeine Teilnahme. Freiwillige Philhellenen eilten aus Deutschland, Frankreich, Italien herbei. Wilhelm Müller dichtete seine Griechenlieder. Byron landete mit zwei Schiffen und fand in der ätolischen Sumpfluft den Fiebertod. Die Regierungen verfolgten zunächst gemäß ihrem Erhaltungsprinzip den Kampf mit Missbilligung. Erst der neue Zar entschloss sich zum Eingreifen. England, Frankreich und Russland schlossen auf Betreiben Cannings ein Bündnis zum Schutze der Griechen und veranstalteten vor dem Hafen von Navarino eine Flottendemonstration, die sich aber, ohne dass einer der beiden Teile es eigentlich beabsichtigt hätte, zu einer der mörderischsten Seeschlachten der neueren Geschichte entwickelte. Die türkisch-ägyptische Flotte wurde vollständig vernichtet. Russische Landtruppen besetzten die Donaufürstentümer und Adrianopel, in Asien Kars und Erzurum. Im Frieden von Adrianopel gab die Türkei im Voraus ihre Zustimmung zu den Beschlüssen der Londoner Konferenz, in der die Schutzmächte die Unabhängigkeit Griechenlands aussprachen und den Sohn des Königs von Bayern als Otto I. zum König der Hellenen erhoben. Die österreichische Infektion. Die Heilige Allianz hatte also in diesem Kriege, obschon äußerlich siegreich, mit ihrem Prinzip bankerott gemacht. Gentz, der Urheber der Karlsbader Beschlüsse, hatte es gleich beim Ausbruch des griechischen Freiheitskampfes eingesehen. Ich war mir stets bewusst, dass der Zeitgeist zuletzt mächtiger bleiben würde und dass die Kraft der Diplomaten so wenig als die Gewalt dem Weltrade in die Speichen zu fallen vermag. Zitat Ende. Und doch war auch er der österreichischen Infektion erlegen und teilte dieses Schicksal mit ganz Europa. Denn der Herrscher über dem Kontinent war in jenem Zeitraum der Kaiser Franz, an dem bereits sein Oheim Joseph II., ein Menschenalter vor dem Wiener Kongress, ein gutes Gedächtnis, aber ohne Frucht, empfindliche Scheu vor der Wahrheit, Unentschlossenheit, Schlaffheit, Gleichgültigkeit im Tun und Lassen und Unfähigkeit zu großen Sachen beobachtet hatte. Die österreichische Blickenge, nie auf etwas anderes gerichtet als auf das Nächste und Konkreteste, war in ihm repräsentativ ausgeprägt. Daher kam auch seine Rückständigkeit. Wie fast alle seine Landsleute klebte er mit träger und ängstlicher Zähigkeit an der Realität. Und die Realität ist immer rückständig. Seine trockenen, sehr gescheiten Moos, die ihn als Landsmann und Zeitgenossen Nestroys zu erkennen gaben, vermochten unter einem Volke, das für einen guten Witz alles verzeiht, über seine Hinterlist und Herzensarmut hinwegzutäuschen. Der Vollstrecker seines Willens war der Fürst Metternich, der Arzt im großen Weltspital, wie er sich selbst nannte, der, merkwürdig es sagen zu müssen, einer der Helden des Zeitalters war. Dieser war sich klar darüber, dass der Durchbruch der nationalen und liberalen Ideen die habsburgische Monarchie unfehlbar in Trümmer gelegt hätte, weshalb er seine reaktionäre Politik auch den anderen Staaten teils aufoktroyierte, teils aufredete. Ein Land sei nichts als ein geografischer Begriff, dessen Bevölkerung eine Versammlung von Untertanen. Vielleicht musste er als österreichischer Staatskanzler so handeln. Aber vor dem Forum der Geschichte, die ja zum Glück nicht bloß österreichische Geschichte ist, steht sein System als der aberwitzigste Versuch da, aus einem Gebäude, weil eine seiner Wohnungen ein Kranker innehat, ein Spital zu machen. Und das aberwitzigste daran war, dass der Versuch gelang. Im Grunde war seine Ansicht vom Staat eine späte Frucht der Aufklärung, in der er auch seiner geistigen Herkunft nach wurzelte. Eine Regierung habe nicht symptomatisch, sondern dogmatisch zu verfahren, nicht zu auskultieren, sondern zu dekretieren. Es war der Absolutismus des 18. Jahrhunderts, nur mit einem umgesetzten Minuszeichen. Statt Zwangsfortschritt, Zwangsrückschritt. Ein antijosephinischer Josephinismus. Seine politische Anschauung war extrem antiromantisch, indem sie in den Vereinigungen der Menschen nicht Lebewesen erblickte, die ihre Gesetze in sich tragen und sich nach ihnen organisch entwickeln, sondern Maschinen, die man nach Belieben regulieren und arretieren kann. Und es war eine verhängnisvolle Lüge zahlreicher Staatstheoretiker, die sich romantisch nannten, dass sie diesen Antagonismus absichtlich nicht sehen wollten. Psychologisch betrachtet war seine Liebe zur Stabilität nur Denkbequemlichkeit. Er schrieb einmal an die Gräfin Lieven: »Ich verabscheue jeden Jahreswechsel. Ich neige so sehr dazu, das, was ich kenne, dem vorzuziehen, was ich lernen muss, dass ich meine Anhänglichkeit sogar auf die 4 Ziffern übertrage, die ich zu schreiben gewohnt bin.« Talleyrand nannte ihn denn auch den Wochenpolitiker. Sein System war in den bekannten Worten seines intimsten Mitarbeiters Genz beschlossen: »Mich und den Metternich hält's noch aus.« Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass er auf die Ausübung dieses Systems ein hohes Maß von Esprit und Geschicklichkeit, Finesse und Erfindungsgabe verwendet hat. Die große Weltkomödie, sagt Albert Sorel, die hohe Intrige des europäischen Theaters hat niemals einen so fruchtbaren Autor und einen so vollendeten Schauspieler gefunden. Dieser Zugereiste war eine der vollkommensten Verkörperungen des Wiener Geistes. »Sie können dieser Stadt«, sagt Ferdinand Körnberger, einer der besten Kenner der österreichischen Seele, »ein wirkliches und unverdientes Unrecht tun, wenn Sie sie an deutschem Maße messen und als deutsche Stadt in Anspruch nehmen. Dagegen wird alles licht und klar, fasslich und verständlich, gerecht und billig, wenn Sie Wien nehmen als das, was es ist. Eine europäisch-asiatische Grenzstadt. Unbegreiflich ist also Österreich nicht. Man braucht es nur als eine Art Asien zu begreifen. Was aber Europa und Asien bedeuten, das sind sogar sehr scharfe und präzise Begriffe. Europa ist das Gesetz, Asien ist die Willkür. Europa ist die Pflicht, Asien die Laune. Europa ist das streng Sachliche, Asien ist das rein Persönliche. Europa ist der Mann, Asien das Kind und der Greis.« Dies war die Seele Metternichs. Willkür als Gesetz, Erfüllung der Laune als Erfüllung der Pflicht, persönliche Velleität zur Sache der Welt gemacht, infantil verantwortungsloses Spiel mit dem Heute, senil fantasieloses Haften am Gestern oder, um es kürzer zu sagen, sein Wesen war die vollendete Frivolität. Die modernen Ideen. Metternich hat sein ganzes Leben lang einer unsichtbaren Heerschar von Feinden nachgestellt, die ihn mit vernichtungssüchtigem Argwohn erfüllte. Er nannte sie die modernen Ideen. Aber wie kann ein Mensch, der ein Staatsmann sein will, wie kann irgendein denkender Mensch moderne Ideen bekämpfen, da sie doch die einzigen Ideen in jedem Zeitalter sind und alle anderen nicht nur ohnmächtig gegen sie, sondern in Wahrheit gar nicht vorhanden, außer in schiefen, schwachsichtigen, alterswurmstichigen Köpfen, die gar keine Köpfe sind. Und da doch, wie jeder denkende Mensch und vollends jeder Staatsmann wissen müsste, nur eine siegreiche Kraft existiert, die Idee, gegen die zu kämpfen, eine hoffnungslose Don Quixoterie ist oder unfehlbar früher oder später werden muss. Es gibt nicht zwei Wahrheiten auf ein und derselben Entwicklungsstation der Geschichte, sondern immer nur eine, die allein lebensfähig und lebensberechtigt ist, und eine andere oder viele andere, die keine sind. Legitimität und Gottesgnadentum, höchst edle Begriffe, vielleicht die erhabensten, die wir kennen, aber legitim durch ihre innere Wahrheit und von Gott begnadet als Stufe im unerforschlichen Erziehungsplane der Menschheit, ist immer und überall nur die moderne Idee. Als das Moderne oder so ähnlich bezeichnete man zu allen Zeiten den herrschenden oder vielmehr erst um die Herrschaft ringenden Zeitgeist. Und zwar immer gleichzeitig im Sinne eines Schimpfwortes und eines Lobestitels. Die einen fanden stets, es erschüttere alle sittlichen, geistigen, sozialen Grundfesten, sei absurd, verlogen, lasterhaft, hässlich, trivial, pervers, kurz pathologisch. Die anderen, es sei die Moral, die Kunst, die Reform, die Zukunft, kurz das definitive Ideal. Allemal hatten beide Unrecht. Auch die jeweils herrschende Tracht heißt Mode. Und wiederum im huldigenden und im verdammenden Sinne. von den einen als Gipfel der Schönheit und Zweckmäßigkeit gepriesen, von den anderen als Exzess der Abgeschmacktheit und Torheit verabscheut. Und wiederum haben beide Unrecht. Denn das Phänomen der Mode lässt sich keinerlei ästhetischen oder gar logischen Kategorien unterwerfen. Es wäre dies also gerade so sinnwidrig, wie wenn man eine bestimmte Fauna oder Flora nach solchen Gesichtspunkten beurteilen und etwa die Körperbildung des Kängurus geschmacklos, die Blumenblätter der Seerose kleidsam, die Erscheinung der Giraffe manieriert nennen wollte. Jede Mode ist vernünftig. Als der sinnfällige Extrakt bestimmter Körperideale und Schönheitsbegriffe, ausgedrückt in dem Arrangement, der Korrektur, der Verbergung oder Bloßstellung der äußeren Erscheinung. Vergleichbar dem, was der Naturhistoriker den Habitus nennt. Womit auch die Tatsache zusammenhängt, dass jede Generation, obgleich sie es nie weiß und erst nach ihrem Tode enthüllt, eine nur ihr eigentümliche Pose und Attitüde besitzt. Wir haben dies bereits an einem Spezialfalle etwas näher erörtert, beim Barockmenschen, dessen geheimes Ideal die Marionette war. In unseren Zeitläuften ist der Vollstrecker dieses Willens zur Stellung niemand anders als der Fotograf. Noch nie hat eine gute Gesellschaft sich natürlich benommen, und noch jede hat es geglaubt. Deshalb wirkte, wer sich gegen ihre Gesetze auflehnte, erst recht unnatürlich. Ebenso wirkt jeder, der die Kleidermode ignoriert, ridikül. Und aus einem tieferen Grunde, als man gemeinhin annimmt. Denn während er glaubt, gegen einige sinnlose Äußerlichkeiten und Zufälligkeiten des Tages zu kämpfen, kämpft er in Wahrheit gegen den Geist des Tages. Und Kampf gegen den Geist ist stets etwas Lächerliches. Daher widerstreben die Frauen, die im Allgemeinen mit dem Zeitgeist auf viel vertrauterem Fuße stehen als die Männer, fast niemals der Mode. Denn sie wissen, dass die Mode nicht vom Schneider gemacht wird und überhaupt von keinem einzelnen Individuum. Wenn es bisweilen so aussah, so war der angebliche Arbiter Elegantiarum immer nur der verständnisvolle Mandatar des Zeitgeistes. Dass es sich so verhält, stellt sich mit unwiderleglicher Evidenz heraus, wenn eine Mode historisch, nämlich zum Kostüm geworden ist. Dann enthüllt es sich, dass sie keine willkürliche Diktatur des Snobismus oder der Geschäftsspekulation war, sondern ganz einfach der Stil der Zeit. Man kann Kostüme schön oder hässlich, gefällig oder unvorteilhaft finden, obgleich schon dies eigentlich eine falsche Optik ist. Aber in der ganzen Weltgeschichte, von der Pyramidenzeit bis zur Gründerzeit, hat es noch niemals ein stilloses Kostüm gegeben. Der Mephisto der Romantik. Woher kam es nun, dass ein so feiner Menschenkenner, geistreicher Raisonneur und gewiegter Realist wie Metternich so einfache Zusammenhänge nicht erkannte, sich allen Ernstes bis zuletzt im Recht glaubte und damit vor dem Tribunal der Geschichte zum Gelächter machte? Es kam einfach daher, dass er unfähig war, die Welt und ihr Wesen mit dem Herzen zu erfassen. Dass er eine bis zur Absurdität ausschließliche Verkörperung der sterilen Intelligenz darstellte, des reinen Verstandes, der gar nichts versteht. Und darum könnte man ihn den Mephisto der Romantik nennen, dessen Tragödie ebenfalls die Tragödie des bloßen Gehirnwesens ist, der genialischen Ich-Sucht und radikalen Skepsis, die allemal unterliegen muss. Er war ein vollendeter Kavalier wie Mephisto, ein witzreicher Causeur wie Mephisto, ein Teufel mit Bildung und Manieren, ein Teufel aus dem 18. Jahrhundert. Er rang um die romantische Seele Europas, zog sie in den Abgrund und verlor die Wette. Romantische Wissenschaft. Seine großen Eroberungen machte der romantische Geist mehr auf den Gebieten des Denkens und Forschens als im Reich der Kunst und Poesie. Nahezu alle Geisteswissenschaften wurden durch originelle und fruchtbare Gedanken neu belebt. Mehrere Disziplinen wurden überhaupt erst damals geschaffen, zum Beispiel die Rechtsgeschichte durch Karl Friedrich Eichhorn, der zum ersten Mal das deutsche Recht als ein einheitliches, im Volke gewordenes Ganzes darstellte. Sein Lehrer war Friedrich Karl von Savigny, der Begründer der historischen Rechtsschule, dessen Grunddoktrin lautete, dass alles Recht auf die Weise entstehe, welche der herrschende Sprachgebrauch als Gewohnheitsrecht bezeichnet. Durch innere, stillwirkende Kräfte, nicht durch die Willkür des Gesetzgebers. Erst sei der Brauch da, der Volksglaube, das selbstverständliche, nicht weiter ableitbare Rechtsgefühl, dann erst ergebe sich als ein spätes Produkt die Kodifikation des schon längst vorhandenen in Gesetzbüchern, juristischen Formen und Formeln. In dieser Anschauung erscheint das Recht als etwas Gewachsenes, gewissermaßen ein Bodenprodukt, die natürliche Blüte und Frucht der Volksseele und fällt in den gleichen Kreis wie Poesie, Kultus, Sitte, Sprache. In demselben Sinne begriff Adam Müller den Staat als Organismus und lebendige Individualität, als Totalität der menschlichen Angelegenheiten. Der Staat ist nicht eine bloße Manufaktur, Meierei, Assekuranzanstalt oder merkantilische Sozietät. Er ist die innige Verbindung des gesamten physischen und geistigen Reichtums, des gesamten inneren und äußeren Lebens einer Nation zu einem großen, energischen, unendlich bewegten und lebendigen Ganzen. Allein dies konnte leicht dazu führen, den Staat zu vergöttern und alles zu sanktionieren, was er tat und unterließ. Und es führte auch dazu, wie sich an Karl Ludwig von Halle erwies, der dekretierte, alle Könige und Fürsten seien Machthaber und es sei gottgesetzte und gottgewollte Naturordnung, dass der Macht gehorcht werde. Sie seien nicht Diener des Staates, sondern unabhängige Herren und der Staat ihr Eigentum, wie das Hauswesen dem Familienvater gehöre. Staatsrecht sei von Privatrecht nicht wesentlich verschieden. Adam Müller schrieb sogar über die Notwendigkeit einer theologischen Grundlage des Wirtschaftslebens. Doch war dies keine Tartüfferie. Der Geist des Zeitalters war tief religiös. Es zeigte sich dies unter anderem auch in der größeren Annäherung der christlichen Konfessionen. Es gab nicht wenige gläubige Katholiken, die ganz in pietistischen Vorstellungskreisen lebten, und viele fromme Protestanten, die gewissermaßen im katholischen Dialekt sprachen. Und zur Trizentarfeier der Reformation versuchte Friedrich Wilhelm III. Zunächst nicht ohne Erfolg, Lutheraner und Calvinisten in der Evangelischen Union zu vereinigen. Während Haller das patriarchalische Regiment des Mittelalters als göttliche Ordnung pries, schwärmte Raumer in einer ziemlich ledernen Geschichte der Hohenstaufen für das alte deutsche Innungswesen und Nibur in seiner epochemachenden römischen Geschichte für die agrarische Mittelalterstufe des antiken Rom. Zitat: Als Roms Bürger Bauern waren und ihre Äcker selbst bestellten, verkörperte sich in ihrem Staate das Ideal, von dem er sich so weit entfernt hat. Eine völlig neue Wissenschaft begründete Karl Ritter in seiner Erdkunde im Verhältnis zur Natur und zur Geschichte des Menschen, indem er die Gestalt und Entwicklung der Staaten als Funktion geografischer Bedingungen darstellte, langsamer, stiller Einwirkungen, in deren Gesetzmäßigkeit einzudringen, es einer gleich stillen Seele bedarf. Der Geschichtskreis wurde in ungeahntem Maße erweitert. Georg Heinrich Pertz begründete auf Anregung des Freiherrn vom Stein die Monumenta Germaniae Historica, ein umfangreiches Quellenwerk zur deutschen Geschichte des Mittelalters. August Böck edierte im Auftrag der Berliner Akademie der Wissenschaften das Corpus Inscriptionum Graecarum. Grotefend, ein deutscher Gymnasiallehrer, entzifferte an der Hand persischer Königsnamen die Keilschrift, die man lange Zeit für eine bloße Verzierung gehalten hatte. Und Champollion löste das Rätsel der Hieroglyphen, die man bisher als eine Bilderschrift angesehen hatte. Mit Hilfe eines Steins aus der Ptolemäerzeit, der eine Inschrift in ägyptischer und griechischer Sprache enthielt, gelang es ihm, das Alphabet zu rekonstruieren, zahlreiche Texte zu übersetzen und sogar die Grundzüge einer Grammatik zu geben. Ein einzelner Mann, sagt der Ägyptologe Adolf Erman, hat in einem Jahrzehnt ein ganzes Volk wieder in die Weltgeschichte eingeführt. Der Orient trat überhaupt in den Vordergrund des Interesses. Nach dem Morgenlande an die Ufer des Ganges und Indus, da fühlt unser Gemüt von einem geheimen Zwange sich hingezogen, schrieb Görres, der aufgrund persischer Sprachstudien eine Mythengeschichte der asiatischen Welt erscheinen ließ. Friedrich Schlegels Werk »Sprache und Weisheit der Indier« gab den Anstoß zu gründlichsten und fruchtbarsten Sanskrit-Studien. Rückert übersetzte, zum Teil meisterhaft, chinesische, persische, indische, arabische Poesien. Und Goethe dichtete seinen westöstlichen Divan als Versammlung deutscher Gedichte mit stetem Bezug auf den Orient. Großer Anteilnahme begegnete auch bei ihm, den Brüdern Grimm, Chateaubriand und anderen bedeutenden Zeitgenossen, die Entdeckung oder vielmehr Erfindung der böhmischen Nationalliteratur durch Wenceslaus Hanka, den Herausgeber der Königinhofer Handschrift, einer Sammlung tschechischer Gedichte und Epenfragmente, die er im Gewölbe des Kirchturms von Königinhof gefunden haben wollte. Ihre Unechtheit, noch heute von Chauvinisten bestritten, wurde erst 70 Jahre später einwandfrei festgestellt. Der dichtende Volksgeist. Ein Produkt der Hyperkritik war die Liedertheorie Karl Lachmanns, die auf den Homer-Forschungen des hervorragenden Altphilologen Friedrich August Wolff fußte. Schon der Abbé d'Aubignac hatte in einem 1715, lange nach seinem Tode erschienenen Werk, Conjecture académique ou dissertation sur Iliad, behauptet, ein Mensch namens Homer habe gar nie existiert. Die Ilias sei eine Sammlung einzelner Stücke ohne Gesamtplan, von einem Redaktor zusammengefügt. So weit ging nun Wolff allerdings nicht, aber er leugnete, dass sie eine ursprüngliche Einheit sei und einen einzigen Verfasser habe. Lachmann hingegen bekannte sich zu der extremen Auffassung, dass zwischen den einzelnen Gesängen der homerischen Epen keinerlei Zusammenhang bestehe, wofür er geltend machte, dass sie gewisse topografische und psychologische Widersprüche enthalten, als ob deren Vermeidung die Hauptpflicht eines Dichters und baedekerhafte Korrektheit das Haupterfordernis eines Epos wäre. An Lachmann zeigt sich die Kehrseite der romantischen Theorie vom dichtenden Volksgeist, die an sich ein vertieftes Verständnis gewisser Phänomene bedeutet, aber ohne Takt gehandhabt zur Auflösung des Begriffs Kunstwerk führen muss, indem man alles, was historisch unkontrollierbar ist, einfach von selbst gedichtet sein lässt. Wolffs Hauptargument, das Lachmann wiederholte, war das Zeugnis des Altertums. Pisistratos habe die sogenannten homerischen Gedichte, also offenbar einzelne Lieder, gesammelt. Er hat sie aber bloß wieder gesammelt. Die Rhapsoden pflegten einzelne Stücke vorzutragen. Wir würden heute sagen Bücher oder Kapitel des Werks. Und in Athen wurden diese wieder zusammengestellt als eine Art Neuauflage. Man kann also bestenfalls von einer Rekonstruktion sprechen. Allerdings hat der Dichter in echt griechischer Relieftechnik aus jedem der Gesänge ein abgerundetes Kunstwerk gemacht, was sich übrigens schon dadurch notwendig machte, dass sie viel mehr durch Rezitation als durch Lektüre verbreitet wurden und daher im Hörer nicht die stetige Vergegenwärtigung des Gesamtwerks voraussetzen konnten. Aber die zahlreichen eingewirkten Anspielungen, Rückbeziehungen, Prophezeiungen weisen unverkennbar auf ein solches hin. Die spätere Forschung hat denn auch die superklugen Skeptizismen der Liedertheorie ihrem Schicksal überlassen und glaubt wieder an einen Dichter Homer aus Smyrna, das gewaltigste epische Genie aller Zeiten, der um 700 die Ilias komponiert hat. Aber nicht die philologischen und archäologischen Beweise, auch wenn in sie noch so viel Fleiß, Sachkenntnis und Scharfsinn investiert ist, sind in dieser Frage das Entscheidende, sondern das für jeden gesunden und vorurteilslosen Menschen unabweisbare Gefühl, dass dieses Werk nur einem großen Künstler seine Entstehung verdanken kann. Es hat zu allen Zeiten tiefgründige Köpfe gegeben, die hinter jedem noch so simplen Tatbestand etwas suchen, das noch aufzudecken und aufzuklären sei. Sie decken diesen vermeintlichen Hintergrund auf, sie erklären diesen zweiten Sinn, den die Sache angeblich hat. Und nun ist die ganze Angelegenheit für jedermann rettungslos unverständlich geworden. Der homerische Sagenkreis war allerdings schon vor Homer da, aber leider ohne Homer. Die Bausteine waren da, aber der Baumeister nicht, das Genie, das aus dem Chaos den Kosmos macht. Shakespeare hat aus dem Chaos der kühnen und fantasievollen, aber dunklen und wüsten Figurenwelt seiner Vorläufer den Kosmos seiner Dramenwelt gemacht. Homer hat aus rhapsodischen Bruchstücken unbewusster Dichter die sinnreich und lichtvoll geordnete, bewusste Dichtung seiner Ilias gemacht. Statt aber die Taten dieser Lichtbringer anzustaunen, sagt man, sie haben nicht existiert. Ebenso gut könnte man uns glauben machen, dass der Zeus, den wir bisher dem Phidias zugeschrieben haben, von einem Gremium von Steinklopfern und Farbenreibern geschaffen worden sei. Und wenn eines Tages jede genauere Kunde von Goethe verschwunden sein sollte, werden sich wahrscheinlich scharfsinnige Gelehrte finden, die behaupten, dass sein Name die Personifikation eines untergegangenen Volksstamms bedeute und der Faust, wie schon aus seinen zahlreichen Widersprüchen und der Uneinheitlichkeit der Titelfigur hervorgehe, aus Bruchstücken dieser gotischen Volkspoesien zusammengeleimt sei, die man irrtümlich goetisch nannte. Wir haben daher auch zu der zweiten von der Wissenschaft noch heute zum Teil akzeptierten Theorie Lachmanns, die sich mit dem Nibelungenlied befasst, kein rechtes Vertrauen. Auch hier behauptete er, dass bloß romanzenartige Lieder kompiliert worden seien, und zwar 20, die er reinlich voneinander sonderte. Aber Wilhelm Scherer, der ihm beipflichtend dezidiert erklärt, der Dichter des Nibelungenliedes ist unauffindbar, sieht sich gleichwohl zu der Bemerkung genötigt, indem unser Gedicht aus dem Stoffe nicht bloß Episoden herausgreift, sondern ihn erschöpft, gewinnt es äußerlich eine höhere Einheit als die Ilias. In wem anders aber könnte diese Einheit liegen als in einem großen Dichter? Das Hauptargument Lachmanns und seiner Schule, das bei Homer nicht anwendbar war, besteht diesmal darin, dass das Nibelungenlied stümperhafte Partien enthalte, was sich aber sehr leicht aus verderbter Überlieferung erklären lässt und überhaupt gar nichts beweist, denn ein Künstler ist keine Fabrik von Vortrefflichkeiten und gerade die Ungleichmäßigkeit unterscheidet ihn vom geschickten Talent. Es lassen sich bei Schiller mehr misslungene Partien finden als bei Wieland. Und ein so miserables Theaterstück wie Marterlings Bürgermeister von Stillmonde hätte Ludwig Fulda niemals geschrieben. Jakob Grimm charakterisierte denn auch Lachmann sehr treffend, indem er sagte, er sei der geborene Herausgeber und schenke dem Inhalte nur insoweit Beachtung, als er daraus Regeln und neue Griffe für die Behandlung seiner Texte schöpfen könne. Ließen sich alle Philologen in solche teilen, die die Worte um der Sachen und solche, die die Sachen um der Worte willen treiben, so gehöre Lachmann unverkennbar zu den Letzteren. Liebe Nathalie, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Das ist ganz witzig, weil spontan fällt mir ein, dass es so ein ungezogener Junge, der wahnsinnig hyperintelligent war. Und er ist mir vor allem in Erinnerung vom Beginn meines Studiums der Filmwissenschaft her. Damals beschäftigten wir uns vor allem mit dem frühen Film, also deutschen Kino der wilhelminischen Zeit. Und es gibt da einen Aufsatzband oder so ein Kompilationswerk aus der damaligen DDR noch von Jörg Schweinitz, Prolog vor dem Film. Und da gab es unter anderem auch Texte von Egon Friedell und Polga. Und die sind mir als sehr witzig und wie eben die Simplicissimus-Karikaturen eben als Texte in Erinnerung. Wobei ich gar nicht mehr so genau weder die Haltung gegenüber dem Kino erinnere, noch genau inhaltlich was gesagt wurde, aber eben, dass das so war, so wahnsinnig intelligent und witzig. Das verbinde ich mit Friedell. Kritisch wird die Aussage wohl gewesen sein. Friedell stand Aufzeichnungen sehr kritisch gegenüber. Das kann schon sein, aber zunächst spielte das teilweise in den Texten gar nicht so die Hauptrolle, weil das waren oft sehr subjektive Texte, wo zum Beispiel eben auch die Kritik dann gar nicht global war, sondern möglicherweise Kritik an der Kleidung der Kinobesucher oder an der Projektionstechnik. Also insofern waren das eher sehr, also nicht impressionistische Texte, das wäre falsch, aber einfach Texte, die eine die eine Vorstellung vom Besuch eines Kinos vor dem Ersten Weltkrieg vermittelten. Das Kino, worum es ging in dem Band, wo eben besagter Text oder die, ich glaube, es waren sogar zwei Texte von Friedel, also der Band, in dem diese Texte vorkamen, das ist tatsächlich, sind diese Ladenkinos vor dem Ersten Weltkrieg. Du musst dir vorstellen, da gab es ja auch noch nicht die Langspielfilme, sondern die berühmten One-Reelers. Also so, ich glaube, so um 1912 waren dann die ersten Filme, kurze Spielfilme mit 300 Metern Länge. Das war ja das Kurzmetrage. Und das waren teilweise sehr schnell zusammengeflickte Programme. Operettenszenen und Chaser und irrsinnig chaotische Detektivfilme. Und teilweise war auch der Plot, also die Narration, überhaupt nicht logisch. Und ja, das war eben ein ganz anderes Kinoerlebnis als dann schon nach dem Ersten Weltkrieg, wo ja dann eben auch Griffith in den USA die ersten ganz großen Monumentalfilme machte, wo eigentlich das Regiekino in dem Sinne erst anfing. Der Film, der landläufig als Schwarz-Weiß-Film bekannt ist, der aber ein ähnliches Schicksal erlitten hat wie die griechischen Statuen. Ja, natürlich, Stummfilm war nicht Schwarz-Weiß, nein, überhaupt nicht. Die Stummfilme wurden aber erst nachträglich eingefärbt. Es gab zwei verschiedene Verfahren. Das eine war das Tinting. Da wurde dann der Film selbst, also das Filmmaterial, eingelegt in ein Farbbad, dass die Gelatine sich verfärbte. Also es war dann schwarz-bunt, schwarz-gelb oder schwarz-orange. Und das zweite Verfahren, das war das Toning. Dabei wurde das Silber aus der Beschichtung in der Gelatine ersetzt durch ein Farbpigment. Da gab es dann vor allem das berühmte Iron Tone Blue, also das war dann Blau oder eben Sepia. Und zum Beispiel gab es auch eigentlich keine Nachtszenen. Als ich begann zu studieren, kriegten wir eben die Schwarz-Weiß-Kopien gezeigt, denn oft waren das nachträglich hergestellte Kopien von den Original-Negativen, die dann eben nicht eingefärbt wurden. Und Nachtszenen waren häufig tags gedreht. Sie wurden dann eben später, wurde die Gelatine gelb oder orange eingefärbt und das Schwarz durch Dunkelblau ersetzt. Und so entstand dann eben die Anmutung einer nächtlichen Szene. Aber eigentlich war es ein ganz normal, ordinär bei Tag gefilmte Sequenz. Wie kam es, dass sozusagen nur die Negative auf uns gekommen sind, nicht aber die eingefärbten Kopien und dadurch dieses verschobene Bild entstanden ist? Naja, ganz so stimmt es nicht. Also es sind nicht nur die Negative erhalten. Es gab allerdings eine Tendenz, also nach dem Zweiten Weltkrieg, Filme umzukopieren. Denn ursprünglich war ja das Material, aus dem die Filme gemacht sind, Zelluloid. Das ist der sogenannte Nitrofilm, dessen Grundelement die Schießbaumwolle war. Das Problem bei Zelluloid ist das, dass wenn es anfängt zu brennen, der Brand an sich oder das Material nicht einer Reduktion ausgesetzt ist. Das heißt, der Brennvorgang liefert sich seinen eigenen Sauerstoff. Oder sagen wir mal jetzt ganz einfach, man kann es nicht löschen, man kann diesen Brand nicht löschen. Und da die Nitrofilme so feuergefährlich waren, fing man eben an, sie umzukopieren auf Acetatfilm, der unbrennbar ist. Und ein großer Teil der Filme wurde sogar auf 16 mm Material umkopiert. Und das ist der Grund, warum viele Filme als Schwarz-Weiß-Kopien überliefert sind. Es gibt allerdings Filmhistoriker wie der Brite Kevin Brownlow, der konnte sich erinnern, denn bis in die, ich glaube, 50er Jahre hinein war es durchaus üblich, noch Nitratfilme zu zeigen, auch in Kinos. Und der konnte sich erinnern an die alten Kopien. Und eben durch die Zeugnisse von Kinogängern, von Zuschauern, blieb es doch überliefert oder blieb es sozusagen im kulturellen Gedächtnis eher präsent. War allerdings überhaupt erstaunlich, wie schnell man vergaß, dass die Stummfilme farbig gewesen waren. Und es gab dann in der Welt der Filmhistoriker und Filmarchive in den 80er Jahren eigentlich erst die Bewegung, Stummfilme wieder in ihrer ganzen Dimension, das heißt in ihrer Farbigkeit, aber auch in ihrer in ihrer Tonqualität, denn sie waren ja auch nie stumm, sie waren ja immer mit Musikbegleitung, also sie sozusagen wiederherzustellen und zur Aufführung zu bringen. Ist bei dieser Überspielung nicht auch das Größen-, also Seitenverhältnis geändert worden? Weil zum Teil meines Wissens wurde ja in den Anfängen des Films in hochformatigen Bildern gedreht, während wir jetzt querformatig gewohnt sind, es wird immer breiter, jetzt sind wir bei 16:9. Das stimmt nicht ganz. Also hochformatig, das habe ich noch nie gesehen. Also ich habe in Filmarchiven in Schneideräumen gesessen. Hochformatig habe ich nie gesehen. Es stimmt allerdings, dass es zumindest auch in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg nicht so eine starke Normierung gab, wie die Perforierung am Rand, dass man sozusagen pro Kader 5 Löcher hat. Das war noch nicht so ausgeprägt. Es gab eine Fülle verschiedener Systeme und die Normierung, die geschah erst nach und nach. Aber was natürlich stimmt, ist, dass man nicht eben zimperlich war bei der Umkopierung, sondern dass das eben irgendwie von einem Filmband auf das nächste übertragen wurde und nicht immer unbedingt Rücksicht genommen wurde auf eine Bildqualität. Ästhetik oder eine Ästhetik der Einstellung des Kaders. Wenn das Filmmaterial nicht normiert war, heißt das auf der anderen Seite, dass normalerweise ein Kino ja nur mit einem Projektortyp ausgestattet war, nehme ich mal an. Dass also bewusst für bestimmte Kinos produziert wurde und die Filme in anderen Kinos unter Umständen gar nicht spielbar waren? Das kann man so nicht sagen. Erstens war man da eben nicht zimperlich und die Filme wurden auf jeden Fall gezeigt. Egal wie, und das führte dann eben auch zu teilweise recht chaotischen Vorführungen, was dem Publikum ja Wurst war, denn die Sensation war ja das Bewegtbild an sich. Aber das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr weites Feld, das uns im Grunde ganz weit von Friedel wegführt. Aber man muss sich vorstellen, das gab es ja nicht. Die Leute hatten das noch nie gesehen und überhaupt die Bewegung an sich war faszinierend. Es gab auch noch nicht diese ausgeprägten Sehgewohnheiten, die wir heute haben, das ist ja alles hochspezifiziert. Im Grunde genommen sind wir sehr konditioniert auch in unseren Sehgewohnheiten. Das war ja alles frisch, da konnte man noch rumexperimentieren und die Freude daran, Menschen durchs Bild rennen zu sehen, war ja eine ganz andere als heute. Und man darf auch nicht vergessen, es war ja, das öffentliche Leben hat sich ja auch ganz anders gestaltet, wer sich wo aufhalten durfte. Zum Beispiel gab es ja noch in der wilhelminischen Zeit, also sprechen wir jetzt vom wilhelminischen Deutschland, ein Versammlungsverbot für Frauen. Und das war auch parteiübergreifend, da waren die Linken fast noch die Schlimmsten. Und ins Kino gingen Frauen und Kinder. Das war ein Ort, wo alle Frauen hingehen durften. Das war kein Problem und die nahmen die Kinder mit. Und dann gab es natürlich auch riesen Aufschreie in den kirchlichen Gruppierungen und so weiter und in den reformpädagogischen Bewegungen, dass man da eben die Kinder rausholen muss. Gab es in diesem frühen Film nicht auch sehr stark erotischen Film bereits? Naja, Pornografie gibt es immer. Also das läuft immer mit. Und ich habe es neulich entdeckt. Waren nicht die Aufführungen mit den Frauen und Kindern. Na, das waren natürlich keine öffentlichen Aufführungen, weil das waren ja die Kinos. Ich meine, gerade in Wien gibt es sehr viele alte Ladenskinos noch. Die sind noch erhalten. Ich meine, sie sterben langsam, aber es gab immer noch eine Vielzahl dieser kleinen Kinos. Und Pornografisches führt ja immer schon ein Eigenleben. Das ist in geschlossenen Gesellschaften, was weiß ich, Männerclubs und so weiter gezeigt worden. Ich meine, auch heute läuft ein Hardcore-Porno nicht in einem Cinemax-Kino. Das ist ja, spielt sich alles an anderen Orten. Frauen im Kino. Ja, nein, das macht man sich eben einfach nicht klar, wie wichtig das war. Das hat auch eine Auswirkung gehabt auf die Filme. Ich meine, es gibt auch später in Hollywood die Frauenfilme, die Melodramen. Aber gerade im frühen Kino, das waren ja auch vielfach, einmal war das Publikum die kleinen Ladenmädchen, also die Frauen, die Geld verdienten, die es sich leisten konnten. Aber es gab eben auch das sogenannte soziale Drama, wo Frauen das erste Mal ihr Schicksal auf der Leinwand sahen und reflektieren konnten. Zum Beispiel das Schicksal des Dienstmädchens, das vom Arbeitgeber missbraucht wird oder von der Kurtisane, von der jungen, hübschen Tänzerin, die von einem älteren Mann aufgenommen wird und dann später fallen gelassen wird. Und das war eine Sensation für das damalige